Der Literaturnobelpreis ist die höchste Auszeichnung, die einem Poeten zuteil werden kann. Deshalb wird jedes Jahr im Oktober mit Spannung erwartet, wen die Schwedische Akademie in Stockholm diesmal auserkoren hat. Und egal, ob sie einen schon bekannten Literaten oder einen Außenseiter kürt, wird die Entscheidung so gut wie immer kritisch kommentiert. Mancher der Juroren hat es auch schon selbst ins Rampenlicht geschafft, wie der Literaturwissenschaftler Horace Eckdahl, der immer wieder mit streitbaren Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, oder zuletzt dem von der Mafia bedrohten italienischen Autor Roberto Saviano die Solidarität verweigert hatte. Jetzt hat er seinen Rücktritt angekündigt und der schwedische Historiker Peter Englund folgt ihm als ständiger Sekretär und Vorsitzender der Akademie. Bei uns im Studio ist jetzt sein Landsmann Aris Fioretus. Er war schwedischer Kulturattaché hier in Berlin. Er hat zahlreiche Bücher übersetzt und ist selbst ein erfolgreicher Schriftsteller und ein kritischer Beobachter der Nobelpreisakademie. Herr Fioretus, wie finden Sie denn diesen Amtswechsel? Ausgezeichnet. Ich glaube, in dieser Funktion als ständiger Sekretär kann niemand wirklich gute Arbeit über mehr als etwa 10 Jahren leisten. Dafür sind die Herausforderungen heute in einer etwas anderen medialen Situation, als es vor vielleicht 20 oder 30 Jahren der Fall war, zu groß. Und insofern finde ich, man sollte sich beim Herrn Engdahl wirklich bedanken. Er hat die Akademie zeitgemäß geführt während der letzten 10 Jahren. Und jetzt könnte man hoffen, endlich mal auch etwas Neues von ihm lesen zu dürfen. Jetzt kommt ja Peter Englund, ein richtig junger eigentlich mit 52 Jahren. Was ist das für ein Typ? Er ist Historiker. Die Akademie besteht ja nicht nur aus Literaten, auch nicht nur aus Literaturwissenschaftlern. Horace Engdahl könnte man irgendwo im Spannungsfeld dazwischen orten, sondern auch aus Juristen und nicht zuletzt auch aus Historiker. Und Peter Englund ist einer der heute vielleicht meist gefeierten Historiker Schwedens. Er schafft es, ohne an wissenschaftlicher Akribie einzubüßen, auch populäre Bücher zu schreiben. Zuletzt hat er ein Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben, ein Buch, das sehr gelobt wurde und ich glaube auch demnächst auf Deutsch erscheinen wird. Er scheint auch recht modern und so dem Zeitgeist aufgeschlossen zu sein. Er ist Blogger, Überzeugter. Und was erwarten Sie sich von seiner Tätigkeit in und für die Akademie? Der ständige Sekretär ist ja so etwas wie der Captain an Bord des Tankers Schwedischer Akademie. Und insofern kann er natürlich manche Richtungen aufweisen, aber er ist ja nicht der Motor. Das ist ja die Akademie als Ensemble. Und insofern führt er nur das aus, was man kollektiv entscheidet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Sekretär immer wieder Akzente, neue Akzente setzen kann. Und hier und da wird sich schon einiges verschieben, aber es ist viel zu früh natürlich, da zu spekulieren, wie es bei England der Fall sein wird, im Unterschied zum Fall Engdahl. Bei Herrn Engdahl hat man ja immer mal wieder von der Akademie gehört, wenn er eben sich über die amerikanische Literatur despektierlich geäußert hat oder eben zuletzt auch nicht solidarisch mit dem italienischen Autor Roberto Saviano sein wollte. Was ist das für ein Geist, der da in dieser Akademie herrscht? Das ist schwer zu sagen. Ich kenne ja die Mitglieder nur in ihrer Kapazität als Nichtmitglieder. Das, was in den Räumlichkeiten der Akademie verhandelt wird, dringt ja nicht unbedingt nach außen. Schon gar nicht heutzutage, wo man einen Geheimkodex mehr oder weniger folgt, der vielleicht früher etwas durchlöchert wurde durch etwas redseligeren Akademiemitglieder. Engdahl hat es geschafft, diese Lücken zu schließen und ich glaube, sein Nachfolger wird es auch tun, denn die sind beide eher malige, Dolmetscher des schwedischen Geheimdienstes und haben natürlich einiges da gelernt, was Umgang mit Informationen betrifft. Spielt die Akademie denn auch eine bedeutende Rolle in der schwedischen Öffentlichkeit, also mehr als wir jetzt hier zum Beispiel in Deutschland von ihr mitbekommen? Natürlich tut sie das. Ich glaube, die Akademie ist aber auch so etwas wie ein Krokodil, eigentlich eine Gattung des literarischen Unternehmens, das, was die Evolution betrifft, eigentlich seine Rolle ausgespielt hat. Nur hütet dieser Krokodil oder dieser Drache noch immer Schätze, die von allen geschätzt werden und möge so weiter verbleiben. Ich finde es ganz schön, dass man auch heute in einer durch und durch medialisierten Gesellschaft und Öffentlichkeit sich so etwas erlauben kann wie eine unzeitgemäße Akademie. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Mitglieder in der Akademie in der Regel relativ alt sind, sondern auch das ganze Regelwerk, nach dem diese Akademie funktioniert, wie die Mitglieder gewählt werden und so weiter, ist auch schon über 200 Jahre alt. Was glauben Sie denn, was wäre denn am dringendsten mal verjüngenswert? Da wird sich wenig ändern, soweit ich das aus der Ferne beobachten kann. England, glaube ich, hat vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auf seinem Blog, das mittlerweile, glaube ich, nicht mehr geführt wird, ich glaube, er kann sich das nicht leisten, beides jetzt gleichzeitig zu tun, ein paar auf Handy aufgenommenen Fotos des Wahlverfahrens gezeigt. Und ich glaube, das war vielleicht nicht von allen der damals Anwesenden so richtig geschätzt. Diese Lücke wird sich auch schließen, glaube ich. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war der schwedische Schriftsteller und Übersetzer Aris Fioretus zum Wechsel an der Spitze der schwedischen Literatur-Nobelpreis-Jury. Und was die Kulturwelt ansonsten bewegt, das verraten wir Ihnen jetzt mit den Kulturnachrichten.